Vorläufig schien es Raskolnikow, dass er nicht hingehen werde. Warum nicht? Er hätte das nicht erklären können, aber wenn er es auch gekonnt hätte, so wollte er sich jetzt nicht den Kopf darüber zerbrechen. Dies alles quälte ihn, schien ihn aber gleichzeitig irgendwie nicht zu berühren. Es war seltsam, und vielleicht hätte es ihm niemand geglaubt, aber um sein zukünftiges Schicksal machte er sich nur flüchtig und am Rande Sorgen. Ihn quälte etwas anderes, viel Wichtigeres, etwas Außergewöhnliches, das nur ihn selbst und niemand anderen betraf, aber es war etwas anderes, etwas Hauptsächliches. Außerdem empfand er eine grenzenlose moralische Müdigkeit, obgleich sein Verstand an diesem Morgen besser arbeitete als in all diesen letzten Tagen. War es denn jetzt noch der Mühe wert, nach alledem, was vorgefallen war, diese neuen, armseligen Schwierigkeiten zu überwinden? War es der Mühe wert, zum Beispiel irgendwelche Intrigen einzufädeln, damit Svidrigailow nicht zu Porfiri gehe? Svidrigailow zu ergründen, auszukundschaften und Zeit zu verlieren? Oh, wie leid er dies alles war. Trotzdem eilte er zu Svidrigailow. Erwartete er etwas Neues von ihm? Einen Hinweis oder einen Ausweg? Man greift ja auch nach einem Strohhalm. War es nicht das Schicksal oder irgendein Instinkt, der sie zusammenführte? Vielleicht war es bloß Müdigkeit, Verzweiflung. Vielleicht brauchte er gar nicht Svidrigailow, sondern jemand anderen. Und Svidrigailow war ihm nur so über den Weg gelaufen. Sonja. Aber wozu sollte er jetzt zu Sonja gehen? Wieder um ihre Tränen zu sehen? Er fürchtete sich vor Sonja. Sie war die Verkörperung eines unerbittlichen Urteils, einer unwiderruflichen Entscheidung. Jetzt hieß es entweder ihr Weg oder sein Weg. Und gerade im gegenwärtigen Augenblick war er außerstande, sie zu sehen. Nein, dann schon lieber Svidrigailow ausforschen. Was ist das für ein Mensch? Er musste sich innerlich eingestehen, dass er ihn ja tatsächlich schon längst zu irgendetwas brauchte. Aber was konnte es zwischen ihnen beiden Gemeinsames geben? Nicht mal ihre Verbrechen waren von gleicher Art. Dieser Mensch war außerdem sehr unangenehm, offenbar äußerst verdorben, sicher aber schlau und trügerisch und vielleicht sehr bösartig. Es wurde ja allerhand von ihm erzählt. Allerdings hatte er sich der Kinder Katharina Iwanownas angenommen. Aber wer weiß, zu welchem Zweck und was das noch zu bedeuten hatte. Dieser Mensch hatte unentwegt irgendwelche Absichten und Pläne. In all diesen Tagen war in Raskolnikow immer wieder ein Gedanke flüchtig aufgetaucht und hatte ihn schrecklich beunruhigt, obwohl er ihn stets zu verjagen versucht hatte, so sehr graute ihm vor diesem Gedanken. Es war folgende Überlegung. Svidrigailow hatte sich doch bereits die ganze Zeit mit ihm beschäftigt und tat es auch jetzt noch. Svidrigailow kannte sein Geheimnis. Svidrigailow hatte Dunja einst mit seinen Anträgen verfolgt. Vielleicht hatte er auch jetzt noch Absichten. Man konnte doch fast mit Bestimmtheit sagen, dass er sie noch hatte. War es nicht möglich, dass er jetzt, nachdem er sein Geheimnis kannte, dieses Mitwissen, diese Macht über ihn, den Bruder, als Waffe gegen Dunja benutzen wollte?